Andacht am 15.08.2022 von Reinhard und Debbie Hirtler, übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten Teil 1. Während wir warten, dass Leute noch reinkommen, werde ich euch gute Nachrichten über das, was Jesus tut, erzählen. Schaut mal, was ich heute für eine Nachricht erhalten habe. Lieber Reinhard, wir haben zwei christliche Schwestern entdeckt, die hunderte von deinen Videos transkribiert und auf Französisch übersetzt haben. Und nun fragen sie, ob sie einen französischen Telegram-Kanal aufmachen dürfen. Ich dachte, natürlich, mach das. Wir erreichen bereits so viele Sprachen und so viele Länder durch die Güte Gottes. Diese Leute, die mir diese Botschaft geschrieben haben, sind in der Gemeinschaft ohne Grenzen. Sie leben in der Schweiz. Sie sprechen Englisch, Deutsch und Französisch und sie haben so ein Herz für die französischsprachige Welt. Sie sind ein Lehrer-Ehepaar im Ruhestand und sie ziehen jetzt nach Frankreich um, einfach weil sie die Franzosen mit der Güte Gottes erreichen wollen. Okay, fangen wir an. Heute machen wir wieder ein Live gemeinsam mit Debbie. Montags sind meine Lieblingslives, weil ich Debbies Weisheit genießen kann. Seid ihr bereit? Erste Frage. Sorry, Liebling, die erste Frage ist für dich persönlich. Sie lautet: Debbie, gibt es Tage, an denen du dich unmotiviert fühlst? Und was machst du an solchen Tagen? Debbies Antwort: Ja, es gibt viele Tage, an denen ich unmotiviert bin, doch sehr oft sind andere Menschen auf mich angewiesen und dann muss ich trotzdem aufstehen und meine Aufgaben machen. Aber wenn niemand auf mich angewiesen ist, dann bleibe ich den ganzen Tag im Schlafanzug. Es hängt eben von den Umständen ab. Oder ich ziehe meine Malklamotten an und male etwas. Doch wenn jemand auf mich angewiesen ist, habe ich sowieso keine Wahl, was ich mache. Nächste Frage. Das ist gar keine Frage. Hier will uns jemand keine Frage stellen, sondern er dankt uns einfach, dass wir die Liebe Jesu so gut weitergeben. Und hier ist eine Frage für Reinhard, also werde ich sie beantworten. Leute, ihr müsst auch Fragen für Daniel stellen, bitte. Von nun an könnt ihr in der Fragebox auch Fragen an Daniel stellen. Ihr könnt allgemeine Fragen stellen oder ihr könnt mich, Debbie oder Daniel fragen. Also die nächste Frage. Reinhard, wie kann ich beten, damit ich Zugang zum Übernatürlichen bekomme? Was muss ich tun? Reinhards Antwort. Das ist sogar eine wirklich gute Frage, denn es gibt tatsächlich Gebete, durch die du Zugang zum Übernatürlichen erhalten kannst. Aber es dürfen keine Gebete sein, die Gott davon überzeugen sollen, dich ins Übernatürliche zu bringen. Denn erstens muss Gott nicht überzeugt werden. Er will, dass du Zugang zum Übernatürlichen hast. Und zweitens, was sollte Gott noch tun? Er hat bereits alles durch das Kreuz und durch die Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus getan. Was sind das also für Gebete, durch die du Zugang zum Übernatürlichen bekommst? Die Gebete müssen die starke Sehnsucht in deinem Herzen vor Gott zum Ausdruck bringen. Denn durch diese Gebete positionierst du dein eigenes Herz. Du veränderst dadurch nicht Gott. Ich nenne euch die Gebete, die ich viele hundert Male gebetet habe, um Zugang zum Übernatürlichen zu bekommen. Erstens. Jesus, du hast gesagt, dass ich die Worte beten soll, die du selbst gebetet hast. Und ich werde nicht aufhören, bis ich das auch erlebe. Zweitens, Jesus, du hast alles am Kreuz getan, damit ich in Zeichen und Wundern vorangehen kann. Und ich werde nicht aufhören, bis ich tatsächlich darin lebe. Drittens, Herr, ich möchte offene Augen haben, damit ich die komplette geistliche Welt sehe. Oder viertens, das Gebet der Apostel. Gott, strecke deinen mächtigen Arm aus und tue Zeichen und Wunder durch deinen kraftvollen Namen Jesus und gib uns dadurch Kühnheit. Wenn wir diese tiefen Sehnsüchte unseres Herzens zum Ausdruck bringen, bringen wir unser Herz in Übereinstimmung mit Gottes Absichten. Das sind die Gebete, die ich bete. Nächste Frage. Das ist eine gute Frage, denn jeder spricht darüber, aber keiner weiß, wie man es macht. Die Frage lautet, wie funktioniert es praktisch, Jesus meine Wege anzubefehlen bzw. hinzugeben? Antworten. Reinhard sagt, schau, die Bibel sagt, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Doch leider wurden diese Worte, befiehl dem Herrn deine Wege, zu einer religiösen Phrase. Mein Verständnis ist sehr einfach. Ist Jesus dein Vorbild bei jedem Schritt, den du gehst? So einfach ist das. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, machst du ein Bekenntnis der Hingabe? Jesus, alles, was ich heute tue oder sage, möchte ich gemäß deines Herzens tun oder sagen. Ich möchte nicht das tun, was ich gerne tun will, damit ich glücklich bin. Ich möchte heute leben, um dein Herz zu erfreuen. Wenn wir die Einstellung haben, dass wir uns Jesus hingeben und er unser Vorbild im Leben ist, dann wird uns der Heilige Geist darauf aufmerksam machen, falls wir während des Tages nicht so handeln und reden, wie Jesus es tut. Und dann passen wir einfach unser Handeln entsprechend an. Ergänzung von Debbie. Das betrifft auch Entscheidungen, die Menschen treffen müssen, zum Beispiel, wo sie in die Schule gehen, wohin sie umziehen sollen oder welchen Job sie annehmen sollen. Dann denken sie all die praktischen Gründe durch, warum und wie sie etwas machen sollen. Und ganz am Ende versuchen sie, ein Wort von Gott zu erhalten, um das zu bestätigen, was sie selbst tun wollen. Doch wenn du in deinem Herzen bereit bist, das zu tun, was Gott sagt, egal was es ist, selbst wenn es nicht der Ort ist, an dem du sein willst, oder wenn es nicht das ist, was du tun willst, dann wirst du am Ende zufriedener und glücklicher sein und du wirst deine Erfüllung finden. Du wirst oftmals mehr Frieden und Erfüllung und Zufriedenheit finden, wenn du das tust, was Jesus von dir will, anstatt darum zu kämpfen, deinen eigenen Willen durchzusetzen. Doch du musst auch nicht darum ringen, den Willen Gottes krampfhaft zu finden. Oft sind Menschen so angespannt und sie beten, O Herr, was möchtest du, dass ich tue? Was möchtest du, dass ich tue? Anstatt einfach auf ihn zu hören. Deshalb, wenn du eine Entscheidung treffen musst, dann solltest du dich einfach entspannen, deine normalen Alltagsdinge tun und den Herrn so lange suchen, bis du die Richtung gefunden hast. Und beweg dich nicht, bis du die Richtung weißt. Reinhard ergänzt noch, kann ich noch etwas hinzufügen? Leute, meine Erfahrung ist folgende. Es ist nicht schwer, Gottes Wege herauszufinden. Der Grund, warum viele Menschen Gottes Wege nicht herausfinden, ist, dass sie nicht hingegeben sind. Sie sind so voller egoistischer, ambitionierter Träume, dass sie Gott nicht mehr hören können, denn ihre eigene egoistische Stimme schreit zu laut. Ich bin noch keinem hingegebenen Menschen begegnet, dem es schwer fiel, den Willen Jesu zu finden. Und wenn du nicht weißt, was du tun sollst, wie mein großer Mentor immer gesagt hat, dann tu einfach das Liebevollste. Das ist immer der Wille Gottes. Debbie sagt, ja, viele Menschen warten und warten, dass Gott ihnen das sagt, worauf sie warten. Deshalb hören diese Menschen Gott nicht, denn er sagt nicht das, worauf sie warten. Daniel ergänzt das Ganze mit seiner Antwort. Manche warten darauf, dass Gott etwas ganz Außergewöhnliches zu ihnen sagt, aber Gottes Wegweisung sind oft die einfachen Dinge im Leben. Wir nehmen die Bestimmung von Gott an, die unserer Meinung nach große Relevanz hat. Aber manchmal möchte Gott, dass wir einfach die Bestimmung ergreifen, fleißig zu arbeiten und dabei zu lernen, wie wir andere respektieren und lieben. Viele Menschen wollen ständig Gottes Bestimmung finden und sie begreifen nicht, dass sie bereits mitten in Gottes Bestimmung sind, in den Dingen, die sie gerade tun. Sie müssen jetzt nur noch lernen, diese Dinge besser zu machen. Wir müssen lernen, klar zu unterscheiden, was ist relevant in den Augen Gottes und was ist relevant in unseren eigenen Augen. Zum Beispiel gibt es Mütter, deren einzige Bestimmung von Gott ist, Mutter zu sein. Dazu sind sie berufen. Sie leben ihre Bestimmung nicht erst dann, wenn sie auf einer Bühne sind und ein Mikrofon in der Hand haben. Wenn wir ein hingegebenes Leben führen wollen, müssen wir immer fragen, was ist für Gott relevant? Reinhard ergänzt noch, Leute, das ist so ein wichtiges Thema, mit dem so viele Christen Mühe haben. Ich habe das so oft erlebt und es hat mich viele Tränen gekostet. Tränen, weil ich die Menschen liebe und sehe, wie sie ihr Leben durcheinander bringen, obwohl es so einfach sein könnte. Sie sind so verzweifelt, weil sie versuchen, das zu bekommen, was sie haben wollen. Und deshalb tun sie alles, damit Gott das sagt, was sie hören wollen. Und am Ende zeugen sie immer einen Ismael. Sie verwirklichen das, wofür sie sich selbst entschieden haben und was sie selbst haben wollten. Und wenn dann alles schief geht, können sie nicht einfach loslassen und sagen, okay, wenn es Gottes Wille ist, dann wird Gottes Wille auch geschehen. Ich habe Frieden. Sie werden gestresst, sie stressen alle um sie herum und sie manipulieren. Ich hatte vor 2 Wochen ein sehr starkes prophetisches Erlebnis. Etwa von 3 bis 6 Uhr morgens war ich in einem Dämmerzustand, nicht wach und auch nicht schlafend. Ich wusste nicht, ob ich auf der Erde oder im Himmel war. Ich war auf jeden Fall in dieser geistlichen Welt. Und mein Geist schrie 3 Stunden lang, Gott, bitte lass mein Herz bei Brasilien Kids Care ständig in vollkommener Übereinstimmung mit deinem Herzen sein. Und bitte lass die Herzen von allen anderen im Team ebenfalls ständig in Übereinstimmung mit dir sein. Das kam so stark aus meinem Innern heraus. Wenn du ein hingegebenes Leben führst, wirst du immer herausfinden, was Gott möchte. Wie Debbie gesagt hat, dann hast du Frieden. Debbie sagt, noch etwas dazu, wenn du berufen bist, eine Mutter zu sein. Viele Leute denken, das ist echt minderwertig und keine eigentliche Berufung. Und das ist wirklich traurig, denn es gibt heutzutage nur sehr wenige Frauen auf der Welt, die bereit sind zu lernen, wie sie wirklich gute Mütter sein können. Deshalb brauchen wir unbedingt Frauen, die diese Berufung annehmen und tatsächlich darin leben und glauben, dass dies tatsächlich der Wille Gottes für sie ist. Dann werden sie nicht nur erstaunliche Kinder aufziehen, die die Welt für Gott beeinflussen werden. Sie werden gleichzeitig auch anderen Müttern helfen, die Probleme haben und nicht wissen, wie sie gute Mütter sein können. Das heißt, sie können ihre Kinder lehren und sie können andere Frauen lehren. Aber die Gesellschaft hat ihnen gesagt, ihr seid nichts, ihr seid wertlos, ihr seid nur Mütter und habt keinen Job, denn Muttersein ist kein Job. Und das ist eine Lüge, denn dazu wurden wir geschaffen. Die Gesellschaft sagt uns im Grunde genommen, dass wir Familien zerstören sollen, indem sie den Vater wegnehmen und der Mama einen schlechten Ruf geben. Dadurch werden Familien großteils zerstört. Wir brauchen also wirklich Frauen, die glauben, dass sie diese Berufung haben und die anfangen, diese auszuleben. Reinhard sagt, und wisst ihr, die Welt und die ganze linksorientierte Politik hat dies ganz bewusst getan. Ich sage jetzt etwas, das ich noch nie gesagt habe, aber ich glaube wirklich, dass es gesagt werden muss. Die Gemeinde hat in Wirklichkeit dasselbe getan. Sie hat lediglich ein religiöses Mäntelchen darüber gezogen. Die Welt sagt, eine Frau hat keine Bestimmung, wenn sie keine Karriere macht und nicht ihr eigenes Berufsleben hat. Sie kann nicht einfach nur eine Mutter sein. Und was macht die Gemeinde? Sie sagt, wenn du keinen Dienst hast, bist du nichts. Die Gemeinde macht dasselbe wie die Welt, nur eben religiös. Sie fragt, was ist dein Dienst? Ich bin deine Mutter. Was? Du bist keine Leiterin? Du machst keinen Kinderdienst? Du tust nichts in der Gemeinde? Dann hast du keinen Wert. Seht ihr, wir haben dasselbe gemacht. Wir haben nur ein religiöses Mäntelchen darüber gezogen. Debbie sagt, also Mütter, steht auf, wir brauchen euch. Reinhard betet. Heiliger Geist, wir beten, dass du genau jetzt durch das Internet Frauen freisetzt von Schuld und Verdammnis, unter der sie gelebt haben. Setze Frauen frei, die wussten, dass sie berufen sind, Mütter zu sein, die das jedoch nicht ausleben konnten aufgrund des Drucks, der um sie herum geherrscht hat. Heiliger Geist, wir beten, dass du die Schuld und Scham von ihnen nimmst. Und Heiliger Geist, erwecke Frauen, die genau in diesem Bereich arbeiten. Jesus, du hast gesagt, dass wir um Arbeiter im Erntefeld bitten sollen. Also bitte erwecke Frauen in diesem Arbeitsfeld, die demonstrieren, wie man eine Mutter ist, die sich weder dem Druck der Gemeinde noch dem Druck dieser Welt beugen, sondern in ihrer Bestimmung feststehen. Und verbinde diese Mütter übernatürlich miteinander, damit sie einander ermutigen können und eine Bewegung ins Leben rufen, die die Güte Gottes demonstriert. Danke. Debbie sagt, und für alle, die sich danach sehnen, Mütter zu sein, aber keine Kinder bekommen können, spreche ich Frieden in euer Herz, hier und jetzt. Das Erste, was du tun musst, ist, du musst dich entspannen. Akzeptiere deine jetzige Situation und dann empfange hier und jetzt die Heilung und die Kraft Gottes in deinem Leib in vollkommenem Frieden. Empfange dieses Baby, auf das du wartest, ohne Stress und Anspannung, in völligem Frieden und Vertrauen auf Gott. Amen. Reinhard sagt, danke, das war wunderschön. Nächste Frage. Mein Freund will mich nicht heiraten. Was soll ich tun? Reinhard sagt dazu: Okay, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst den Rest deines Lebens einen Freund haben, mit dem du keinen Sex hast und mit dem du keine Familie haben wirst. Er bleibt einfach dein Freund, bis du stirbst. Oder du sagst Tschüss. Und du findest einen Mann, der bereit ist, dich zu heiraten. Warum willst du überhaupt einen Mann heiraten, der dich nicht heiraten will? Warum sehnst du dich danach, einen Mann zu heiraten und eine Familie mit ihm zu haben oder auch nur eine weitere Stunde mit ihm zu verbringen, wenn er dich nicht heiraten will? Warum? Wenn du ihn irgendwann doch überredet hast, dich zu heiraten, wirst du eine schreckliche Ehe haben. Sei eine starke Frau. Pack deine Koffer und geh. Lebe dein eigenes Leben. Debbie ergänzt: Und wenn du denkst, dass du keinen besseren als ihn findest, dann ist das eine Lüge, die dich an ihn bindet. Als ich 20 war, dachte ich, dass ich den besten Mann gefunden habe und ich könnte nie jemand Besseres finden. Er war kein Christ und ich auch nicht. Aber dann fand ich jemand Besseres. Reinhard, ah, danke. Nächste Frage. Wie können wir mehr wie Kinder sein, so wie uns das Jesus gelehrt hat? Antwort. Debbie sagt, wenn Eltern zum Beispiel zu ihren Kindern sagen, morgen gehen wir in den Zoo, dann warten und warten die Kinder, bis es morgen ist. Und sie erwarten, in den Zoo zu gehen. Wenn du also zu irgendeinem Zeitpunkt in deinem Leben gehört hast, dass Gott irgendetwas Spezifisches zu dir gesagt hat, dann nimm es als Wahrheit an, glaube es und handle entsprechend. Wenn Zweifel kommen wollen, dann weise sie ab und sage, Gott hat das gesagt, es wird passieren. Das würde ich machen. Wenn Gott es gesagt hat, dann passiert es. Glaube es einfach wie ein Kind. Reinhard ergänzt, es gibt noch etwas anderes zum Thema Kinder. Kinder kämpfen und sagen in einem Moment, ich werde nie wieder mit dir reden. Wir haben ein Kind hier in unserem Haus und er kam gestern zu mir und sagte, ich werde nie wieder mit Clayton sprechen. Und ich sagte, gut, er war wirklich gemein, nicht wahr? Ich mag Clayton nicht, ich spreche nie wieder mit ihm. Er hat mich nicht beim Tischfußball gewinnen lassen. Doch rate mal, was 3 Minuten später geschah. Clayton und er waren wieder Freunde. So sind Kinder. Kinder halten an ihrem Beleidigtsein nicht fest. Sie werden sauer, aber dann sind sie wieder beste Freunde. Das ist eine andere Möglichkeit, um wie ein Kind zu sein. Du kannst jedes Kind fragen und jedes Kind wird sagen, dass Papa immer der beste Papa auf der ganzen Welt ist. Das ist auch eine Möglichkeit, um wie ein Kind zu sein. Mein Papa im Himmel ist der beste Papa im ganzen Universum. Und das Letzte? Ein Kind ist nicht kompliziert, ein Kind ist einfach. Lebe einfach. Oh, das ist so lieb. Das ist noch nicht mal eine Frage. Da steht, ich sehe Jesus so sehr in euch allen, ich möchte jedes Mal am liebsten weinen, nicht weil ich traurig bin, sondern weil ich so viel Liebe für euch empfinde. Danke fürs Zuhören von Teil 1.